wir übergeben für Wohl von allen Wesen, mögen sie alle glücklich sein und ohne Hindernisse. Akasatta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantu Lokasasanam. Akasatta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantu Desanam. Akasatta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantu Tumamparang. Sabitiyo Vivajantu Sabarugo Vinasatu Mate Bhavatvantarayo Sukhi Dighayuko Bhava Bhavatu Sabha Mangalang Rakantu Sabha Devata Sabha Buddhanu Bhavene Sabha Dhammanu Bhavene Sabha Sanghanu Bhavene Sada Soti Bhavantu Te Devo Vasatu Kalene Sasa Sampati Hetucha Pito Bhavatu Lokocha Raja Bhavatu Dhammiko.